Willkommen zum Abschluss, wie ist denn dein Fazit? Ist es jetzt das Album, welches Fame uns so nachzieht? Ich kann's nicht fassen, dass er ja schon wieder back ist. Und er bringt der blassen Welt die ordentlichste Tracklist. Also tag this, zeig mir deine Wandkunst. Spray, spray, den Titel dieses Albums. Ich bin ein duseliger, gruseliger Schmusetiger. Mit dem Hang zum Busenpieker, nur so mach ich gute Lieder. Zuallererst hab ich stigmatisiert und von Face to Face mit deinen Hates konkurriert. Du warst traurig, ich glücklich, ohne Rücksicht. Überall Gefühlsregen, sag, was bedrückt dich? Diese Welt ist ein schauriger Ort da. Und ich wollte weg, also ab nach Hannover. Jetzt bin ich back, schieb dir Tracks wieder rektal. Und mit diesem Album setz ich endlich mein Denkmal.